im WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir schon wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute gibt's eine Freitemennacht. Das heißt, ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr mit mir reden, diskutieren oder vielleicht auch streiten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute ist die Janne. 31. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Janne. Servus. Hi. Endlich einer, der meinen Namen richtig ausspricht. Ah ja, ein ungewöhnlicher Name. Finnisch. Finnisch. Ist eigentlich ein Männername. Ach, siehst du das? Janne Ahornen. Wie schön. Kennst du doch. Ja, ja. Wie schön. Aber ja. Dich hat man als Mädchen Janne genannt. Ja. Was aber auch sehr charmant ist. Ja, genau. Janne, was führt dich zu uns? Ich wollte mal erzählen, ich bin seit 8 Monaten jetzt in der psychosomatischen Klinik. Mhm. Also doch, ich war letztes Jahr im September 3 Monate in der Psychiatrie und dann wurde ich verlegt, wo ich ein bisschen stabiler war. Mhm. Und jetzt werde ich nächste Woche Mittwoch entlassen und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es schlimmer ist als vorher. Warum bist du denn überhaupt in der Klinik? Also ich habe, seitdem ich 18 bin, eigentlich immer nur gearbeitet, um Gefühle zu unterdrücken, Probleme wegzuschieben. Ja, und habe da mich eben total in die Arbeit gestürzt. Mhm. Und es ging halt dann irgendwann nicht mehr. Ja, und dann habe ich beschlossen, dass ich mich selbst einweise, wegen Suizidgedanken auch. Und gab es denn außerdem, was du gerade gesagt hast, irgendwie noch einen Anlass, der das Fass quasi zum Überlaufen gebracht hat? Ja, einen Anlass direkt nicht, aber also ich habe dann auch kurz vorher in der Arbeit alles hingeschmissen, weil nichts mehr ging. Mhm. Und es kommt halt von der Geschichte von früher. Mein Vater hat sich umgebracht, wo ich 18 war. Mhm. Und seitdem hat es quasi angefangen mit Depressionen. Aha. Und dem Ganzen. Das war der Auslöser. Ja, genau. Der Vater hat sich umgebracht. Mhm. Wie hat er sich umgebracht? Mit Tabletten und Alkohol. Und wo hat er das getan? Bei uns zu Hause. Ich habe mit meinem Papa zusammen gewohnt. Ach, du hast alleine mit ihm gewohnt? Ja. Und das heißt, du hast ihn dann auch tot gefunden? Ja, genau. Genau. Oh, das ist natürlich ganz schlimm. Mhm. Ja. Wie war denn das damals? Kamst du nach Hause und fandst ihn oder wie war das? Ja, das war am Samstag in der Früh. Ich habe da bei meinem Freund damals übernachtet und bin in der Früh nach Hause und habe ihn dann da gefunden. Und da war er schon verstorben? Da war er schon tot, ja. Ungefähr 4 Stunden haben die gesagt. Gott, man kommt in die Wohnung, man lebt mit dem Vater allein. Ich gehe mal davon aus, dass ihr ein gutes Verhältnis hattet. Ja, schon. Und dann siehst du deinen Vater, wo lag er, auf der Erde, im Bett oder wo? Ja, er ist irgendwie von der Couch runtergefallen anscheinend. Mhm. Und lag da am Boden zwischen Tisch und Couch. Dann kommst du rein, du siehst das. Schock. Ja, ich habe das erst gar nicht realisiert, weil die Musik war auch total laut und ich bin ins Wohnzimmer und dann, ich habe das gar nicht zuerst gesehen und dann habe ich ihn gesehen und dann bin ich hingegangen und habe aber schon gesehen, dass er ganz blau ist und dann habe ich irgendwie nur noch geschrien. Mhm. Und meine Nachbarn sind dann gekommen. Mhm. Und die haben mich dann gleich zu sich in die Wohnung und die haben dann die Polizei und den Krankenwagen gerufen. Mhm. Ja, und da musste ich dann Ewigkeiten auch warten, weil die Kriminalpolizei auch gekommen ist. Ja klar, das ist ja immer so. Weil die da immer wissen wollen, mhm. Ja. Mhm. Und es hat ewig gedauert und ja, in der Zeit haben sie halt meinen Vater da weggebracht, damit ich das nicht sehe. Mhm. Man hat ihn gar nicht mehr erst, nein, natürlich nicht mehr in die Klinik gebracht, sondern wahrscheinlich in die Rechtsmedizin oder in... Ja, genau, ja. Genau. Mhm. Genau. Weißt du, hast du je erfahren oder... Ja, erfahren, warum dein Vater das gemacht hat? Nee, er hat nur einen Zettel hinterlassen, da stand drauf, vielen Dank für alles. Der Zettel galt dir? Anscheinend. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß auch nicht, was ich damit anfangen soll, weil das so ein bisschen ironisch oder vorwurfsmäßig oder vielleicht doch als Dankeschön sein kann. Ach so, genau. Man kann es natürlich zweifach verstehen. Man kann es sehen, vielen Dank für alles, was du mir angetan hast. Oder wirklich vielen Dank für all das Gute, was du mir gegeben hast. So kann es verstehen. Hatte er denn wieder eine Partnerin? Nee. Eine Freundin? Nee. Nichts? Nee, gar nicht. Und ich war damals dann auch in Therapie, ich glaube 2 Jahre später, das erste Mal bei einer Therapeutin, und hatte dann irgendwie zu mir gemeint, ja, wenn sich jemand so offensichtlich umbringt zu Hause, und wenn mein Vater gewusst hat, dass nur ich nach Hause komme, dann hat das immer was zu bedeuten. Hm. Also quasi, dass ich dran schuld wäre. So. Kannst du dir jetzt im Nachhinein mit dem Abstand jetzt der Jahre eher einen Reim darauf machen, warum er so gehandelt hat? Eigentlich nicht. Also er hat halt auch irgendwie nie über seine Probleme oder so gesprochen. Also er war körperlich nicht erkrankt? Nee, gar nicht. Gab es finanzielle Probleme? Auch nicht, nee. Er hatte keinen Liebeskummer? Also das weiß ich nicht. Wie gesagt, darüber hat er mit mir nicht gesprochen, weil bei uns in der Familie wurde generell nicht so viel gesprochen. Über Probleme oder sonstiges. Vielleicht gab es eine seelische Erkrankung, wahrscheinlich sogar. Und die hat er also geheim gehalten. Ich glaube das schon, weil ich glaube, wenn sich jemand umbringt, macht einer nicht irgendwie so von heute auf morgen. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich höre ja deine Sendung auch oft, und ich höre ja die Leute, die da kurz davor sind oder eben Depressionen haben. Und ich habe es ja selber auch. Ich weiß ja, wie es ist. Aber und ich denke schon, dass da irgendwas davor war. Dann ist es ja eigentlich ganz klar, dass die Ursache deiner Missbefindlichkeiten der letzten Zeit oder der letzten Jahre darauf zurückzuführen sind, dass das ein traumatisches Erlebnis war, was ganz viele Dinge angestoßen hat, mit denen du nicht mehr zurechtkommst. Ja, das ist halt das Problem, weil ich habe halt nie drüber gesprochen. Ach, du hast also in den Therapien, im Krankenhaus, in den Kliniken nicht drüber gesprochen? Also ich war nur mit 20 das erste Mal, und die Therapeutin hat mir dann quasi die Schuld gegeben. Da war ich auch nur einmal, und dann habe ich das sein lassen. Die Therapeutin hat dir die Schuld für den Tod des Vaters gegeben? Ja. Das sagt weil sie ja gesagt hat, wenn sich jemand so umbringt, offensichtlich zu Hause, dann hat es immer was zu bedeuten. Und da war ich dann auch nur einmal, und dann war ich nie wieder irgendwo. Ja, aber so ein Satz bleibt natürlich, wenn man schon empfänglich ist, bleibt an einem kleben, ja, ne? Und genau, genau. Und jetzt in den letzten Therapien, in denen du warst, hast du das nicht angesprochen? Doch, jetzt, also seitdem ich jetzt letztes Jahr in der Klinik bin, schon auf jeden Fall. Aber es hängt halt irgendwie so viel zusammen, ja. Das mit der Kindheit, ich hatte auch immer gedacht, meine Kindheit war total okay und super und so, und eigentlich war es gar nicht so. Also man redet sich halt auch immer viel ein. Was hast du denn beruflich gemacht vor den Aufenthalten in der Klinik? In der Gastronomie. Ah ja, nun gut, das ist auch ein stressiger Job. Ja, und man kann immer arbeiten. Das ist das Problem. Man kann immer arbeiten? Ja, um jede Uhrzeit, egal wie lang, jeden Tag. Und das habe ich auch gemacht, immer gearbeitet. Und das ist das Problem, weil das zu sehr belastend ist, meinst du? Ja, weil ich mich da eben in die Arbeit gestürzt habe, um eben nicht mehr nachzudenken, die schlechten Gedanken und alles, ja. Hast du eine Beziehung, eine Liebe? Ich hatte eine, ja. Ich habe jetzt vor 6 Wochen das Ganze beendet, weil das auch Teil meines Krankheitsbildes ist, dass ich eben nicht alleine sein kann. Ah, ja. Und ich eigentlich mit ihm nur zusammen war, weil ich nicht alleine sein konnte. Okay, und ich konnte die Beziehung aber auch nicht beenden, weil ich ihm nicht wehtun will. Ich schütze alle Menschen, die um mich herum sind. Aber du hast es gemacht, schütze trotzdem. Ich wahnsinnig. Ja, weil ich eben jetzt in der Therapie gemerkt habe, dass es so nicht funktioniert. Mhm. Also wenn ich selber nicht glücklich bin, kann ich niemand anderen glücklich machen. Alte Weisheit. Ja. Sehr gut, dass du das gemacht hast. Jetzt dauert lange, ja. Jetzt sagst du, dass du Angst hast, rauszukommen aus der Klinik. Wieder. Wie ist denn der Alltag geplant danach? Ja, es ist halt so, dass ich nicht arbeiten gehen darf. Also das wird hier von hier empfohlen, dass ich arbeitsunfähig bin. Das ist natürlich sehr schwierig für mich, vor allen Dingen mit 31 zu sagen, dass man nicht mehr arbeiten kann erstmal. Aber erstmal, mit der Betonung erstmal. Ja, es wird aber wohl länger dauern. Und ich gehe dann ab Montag, dem 18. quasi nochmal in eine Tagesklinik für ein paar Wochen. Dafür habe ich mich jetzt entschieden, weil ich glaube, einfach die 8 Monate noch nicht nicht daheim gewesen und dann auf einmal zu Hause sein, das glaube ich, läuft ein bisschen schief. Ja, finde ich auch einen guten Trick, um sich wieder zu gewöhnen an das normale Leben. Das Problem ist halt, dass ich schon seit 8 Monaten irgendwo rumhänge und ich halt den totalen Klinikkoller habe und eigentlich auch nichts mehr in meinen Kopf geht. Also ich bin platt einfach. Und das ist halt die Schwierigkeit, weil ich habe jetzt die letzten Tage, sehe ich eigentlich nur noch negative Sachen wieder. Also ich sehe gar nicht mehr das, was ich eigentlich hier erreicht habe und wie ich mich verändert habe. Mhm. Ich kriege zwar wahnsinnig viel Rückmeldungen, aber das kann man nicht annehmen und ich weiß nicht warum. Das ist natürlich eine umfangreiche und schwierige Fragestellung, die ich natürlich jetzt hier in ein paar Minuten und nicht beantworten kann. Gibt es denn nicht ein bisschen Freude auch, wieder vielleicht mal zu Hause zu sein, zu Hause zu schlafen? Also da freue ich mich, wie gesagt, auf jeden Fall nach Hause zu fahren, meine Freunde zu sehen. Mhm. Aber ich habe wahnsinnig großen Respekt davor. Und ich glaube, das aber auch gut ist. Ich glaube, wenn man zu euphorisch jetzt nach Hause fährt und sagt, ja, es wird alles super, wird alles toll, dann kommt das Finde ich auch. Loch eine gewisse Skepsis ist ja völlig in Ordnung, aber du darfst es dir natürlich jetzt auch nicht kaputt machen lassen. Ich finde die Idee mit der Tagesklinik sehr schlau. Das federt dich schon ab und bringt dich allmählich in den Alltag zurück. Und dann kannst du ja so peu à peu versuchen, wieder eine Struktur in dein Alltagsleben reinzubringen, indem du dich abends mit Freunden triffst, dieses machst, jenes machst. Und wenn dir am Arbeiten gelegen ist, dann solltest du das natürlich mit den Psychologen in der Tagesklinik auch besprechen, ob man das dann vielleicht schon allmählich auch einfädeln kann. Denn das ist ja, tut einem ja auch gut, wenn man Spaß daran hat. Ja, das schon, aber ich kann da eben immer die Grenzen, ich kann da meine eigenen Grenzen nicht ziehen und das ist halt echt das Schwierige, aber da muss man sehen, was da passiert. Das dann, da hast du eine schwere Zeit hinter dir und eigentlich müsste es jetzt bergauf gehen. So, ich hoffe. Ja, ich wünsche es dir von Herzen. Ja, danke. Ich möchte aber auf jeden Fall ganz, ganz dringend noch, dass die Claudia, meine Psychologin, heute Nacht dir noch ein paar Tipps gibt, wie du jetzt wenn du rauskommst, dass du da vielleicht noch das ein bisschen besser handeln kannst. Okay. Da hast du noch einen fachkundigen Tipp und von meiner Seite die besten Wünsche, dass du wieder gut ins Leben kommst und irgendwann wieder jobben und arbeiten kannst. Super, danke dir. Alles Gute, Janne. Schöne Nacht dir. Dir auch, du legst auf, wir melden uns gleich wieder. Okay, super. Tschüss, ciao. Danke, ciao, ciao. Hier ist Uwe. Uwe ist 21. Guten Morgen, Uwe. Guten Morgen, Jürgen. Uwe, um was geht's bei dir? Und bei mir geht's um das Thema paranormale Ereignisse. Oh. Ihr hattet das ja schon ein paar Mal als Thema und das fand ich eigentlich ganz interessant. Das hat mich dann immer wieder an Sachen erinnert, die ich erlebt habe. Ja. Hören wir hier in der Tat, sind wir immer sehr interessiert, solche Geschichten zu hören. Paranormale Ereignisse. Ja. Da ist man schon ganz aufmerksam. Ich würde es jetzt einfach mal so nennen, ob es paranormal ist, weiß ich nicht, aber. Ich bin gespannt, was du zu berichten hast. Ich fange erstmal an. Also speziell geht es halt um meine Mutter. Mhm. Ich selber bin jetzt überhaupt nicht religiös und ich glaube eigentlich halt auch nicht an Geister oder Paranormales, aber ich habe halt mit meiner Mutter schon sehr merkwürdige Ereignisse erlebt. Und zwar trug es sich an einem Tag zu. Früher, meine Mutter hatte öfter mal so Ohnmachtsanfälle. Mhm. Ich weiß nicht, womit das zu tun hat, ob das irgendwie einfach wegen dem Kreislauf war oder halt irgendwas Paranormales, ich weiß es nicht. Und an einem Abend hatte sie also wieder so einen Ohnmachtsanfall. Wir waren das also schon so ein bisschen gewohnt, haben sie dann ins Bett reingelegt und irgendwann wachte sie auf und sprach mit mir in einer anderen Sprache. Und zwar muss ich dazu sagen, meine Mutter kommt aus Guatemala. Woher? Es gibt aus Guatemala. Ja, ja. Genau. Gut, dann kann sie ja eine andere Sprache. Genau, nee, Spanisch, genau. Spanisch ist ja die normale Sprache. Die Sprache. Sprechen. Aber wahrscheinlich kennt sie auch irgendwelche Dialekte da noch oder. Nee, es gibt eine alte Sprache der Mayas. Mhm. Quechi heißt die. Mhm. Meine Mutter kann die Sprache nicht. Auch ihre Mutter kann die Sprache nicht, sondern nur ihre Großmutter. Die ist aber halt schon sehr lange verstorben und meine Mutter hat die so eigentlich nicht kennengelernt. Ich habe meine Mutter oft gefragt, sie kann diese Sprache eigentlich nicht sprechen. Es gibt heute noch einige Wörter, die so im Umlauf sind, aber dass sie das fließend sprechen kann, ist eigentlich überhaupt nicht der Fall. Aber in welcher Sprache, als du da zu ihr kamst, in welcher Sprache hat sie denn sich geäußert? In dieser alten Maya-Sprache. Aber die kennst du ja auch nicht und kannst doch als solche sie gar nicht identifizieren. Nee, auf gar keinen Fall. Ich kann halt nur schätzen, dass es die war, weil die Sprache halt doch, finde ich, sehr markant ist. Und ich kenne ja so einige Wörter, oder habe ich mal zumindest gehört, deswegen, ich wüsste nicht, welche Sprache das sonst sein gewesen ist. Es kann auch, keine Ahnung, eine andere Sprache gewesen sein. Kannst du denn Spanisch? Ich kann Spanisch, ja. Aha. Also das war kein Spanisch, was sie da gesprochen hat? Nee, definitiv nicht. Nee. Ich bin zweisprachig aufgewachsen und die Sprache war es definitiv nicht. So, dann stelle ich mir vor, deine Mutter liegt da. Genau. Und spricht in fremden Zungen, wie man so sagt, in einer anderen Sprache. Hat sie die Augen dabei aufgehabt? Genau, sie hat die Augen dabei aufgehabt, mich ganz normal angeguckt und mir signalisiert, dass sie, also sie hat auch etwas gezeigt. Ich hatte ich stand neben einem Schrank. Ich hatte dann natürlich gedacht, sie will irgendwas aus dem Schrank haben. Ich hatte sie gefragt und ich auch immer wieder gesagt, Mama, ich verstehe nicht, was du redest, so. Mhm. Und irgendwann hat sie halt auch gemerkt, das macht keinen Sinn und hatte dann also weggeguckt. Und auf einmal fiel sie dann halt wieder in Ohnmacht. So. Also es gab Phasen, wo sie halt aufgewacht ist und wieder, wo sie dann wieder weg war, das kannte ich. Mhm. Aber das war doch sehr merkwürdig. Wie lange hielt denn diese Phase des Sprechens in dieser fremden Sprache an? Wie viele Minuten ungefähr? Ich schätze mal ungefähr 5 Minuten. Was schon lange ist. Ja gut, ich fand es jetzt eigentlich gar nicht so lang. Also sie hat nicht permanent 5 Minuten geredet. Ich habe auch teilweise geschwiegen, weil ich war da jünger. Das war vor ungefähr 5-6 Jahren und ich wusste einfach überhaupt nicht, was ich da machen soll. Ich war da voll überfordert. Hat sie hinterher eine Erinnerung an diesen Vorfall gehabt? Nee, ich habe ihr das kürzlich irgendwann mal erzählt und sie meint, sie kann sich da halt überhaupt nicht dran erinnern. Du hast es ihr kürzlich erst erzählt? Du hast nicht damals direkt danach mit ihr darüber gesprochen? Nee, ich hatte damals irgendwie so ein bisschen Angst, sie darauf anzusprechen, weil ich auch nicht wusste, was. Ich konnte mir das einfach nicht erklären. Und Als du sie jetzt angesprochen hast, oder kürzlich, sie kann sich nicht erinnern, aber hat sie eine Erklärung, was das war vielleicht? Also die Erklärung hatte sie mir eigentlich ja danach, also nach dem Vorfall geschildert. Die Geschichte ging halt insofern weiter, dass sie irgendwann, das habe ich gerade vergessen zu sagen. Bevor sie in Ohnmacht wieder fiel, hatte sie halt 3 Kreuze gemacht. Einen auf der Stirn, einen auf so Mundhöhe und einen auf der Brusthöhe. Mhm. Und dann war sie weg. Als sie wieder aufwachte, sprach sie wieder ganz normal mit mir. Mhm. Und sie sagte mir, ich hatte sie natürlich gefragt, was war los? Mhm. Und sie sagte mir, habe ich dir doch die ganze Zeit gesagt, ich habe meine Oma dort stehen gesehen, die ja schon verstorben ist. Und du hast deine Oma gesehen? Und sie meinte, ja, die stand da und ich habe mit ihr geredet. Und als sie sagte irgendwann, wenn ich gehen soll, dann mach diese 3 Kreuze. Mhm. So. Und dann, das ist ja dann wohl so passiert, so wie ich das beobachtet habe. Und meine Großmutter, nicht meine Großmutter, ihre Großmutter war ja die einzige, die diese Sprache sprechen konnte. Mhm. Daher erklärt es sich eigentlich oder liegt es mir nahe, dass es diese Sprache gewesen sein muss. Wie gesagt, und sicher bin voraus, ich mir auch nicht. Vorausgesetzt, da setzt du ja vieles voraus, dass diese Großmutter in einer fernen Welt, in einem Jenseits lebt und in Erscheinung getreten ist und diese Sprache quasi auf deine Mutter übertragen hat. Genau. Irgendwie sowas. So. Ich weiß nicht, ist denn deine Mutter generell so ein Typ, eine Frau mit dem 7. Sinn, dass sie ja mit Toten sprechen kann, dass sie hell sehen kann und dergleichen? Würde ich schon sagen, ja. Sie hält sich eher raus, weil sie doch vor einigen Sachen Angst hat, aber so Sachen sind, also sie kann auf jeden Fall, so wie sie es mir erzählt hat, Verstorbene sehen. Sie hatte irgendwann mal vor 2 Jahren so einen Anfall, da fing sie auch unglaublich an zu weinen auf einmal. Mhm. Und ich wollte ihr auf Toilette helfen und sie schmiss sich also mitten im Flur auf den Boden und kriechte weg, als wenn irgendjemand sie halt angreifen will. So diese typische Bewegung, dass man so vor Angst nach hinten sich wegzieht oder wegdrückt. Mhm. Und ich hatte sie sofort dann mich auch so auf sie geschmissen, um ihr da irgendwie die Angst zu nehmen, weil ich das, aber da war halt nichts. Also ich kann mir das wirklich überhaupt nicht erklären. Sie träumt auch viele Sachen. Jetzt ist die Frage, du bist eher skeptisch solchen Dingen eingestellt, sagst du? Ja, also ohne diese Vorkommnisse würde ich eigentlich sagen, sowas gibt's nicht. Dann könnte es ja sein, wenn ein ganz rational denkender, wissenschaftlich orientierter Mensch würde jetzt sagen, deine Mutter muss in die Hände eines guten Psychiaters, wer weiß, was für ein psychiatrisches Krankheitsbild eventuell dahinter steckt, könnte man meinen. Denkst du in diese Richtung eventuell auch? Also ich kann auf jeden Fall den Gedankengang verstehen, dass das jemand sagt. Aber meine Mutter hat im Leben nie irgendwas Schlimmes erlebt und sie steht voll im Leben und ist im Kopf auch vollkommen klar. Ja gut, aber sie hat ja offensichtlich diese Erscheinungen und diese Phänomene. Diese Erscheinungen können entweder real sein, dass es wirkt, das setzt aber voraus, dass es ein Jenseits gibt und eine andere Wirklichkeit. Mhm. Genau. Das ist die eine Variante. Und die andere Variante ist, dass das alles nur in ihr stattfindet und somit ist es dann ein psychiatrisches Phänomen. Ich weiß es nicht. Ich kann das ja nicht beurteilen. Klar, diese Sachen, die da passieren, ich glaube da auch nicht dran. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es da Geister gibt. Das weiß ich halt nicht. Aber es gibt zum Beispiel ja auch halt viele Sachen, die meine Mutter träumt. Sie führt sogar Buch darüber. Sie hat mir Sachen gezeigt, die sogar datiert waren. Mhm. Nehmen wir mal als Beispiel Tsunami, der 2004 stattfand. Mhm. Sie hat den Tod von ihrem Bruder geträumt. Mhm. Sie hat irgendwann mal einen Bombenanschlag in England geträumt. Also all die Sachen, die sie auch aufschreibt mit Datum und mir auch gezeigt hat, weil ich dachte irgendwie, sie verarscht mich vielleicht. Mhm. Aber sie hat mir die Sachen wirklich gezeigt und ja, sowas, das passiert. Das würde mich auch schon beeindrucken. Das stimmt. Ich kann es mir nicht erklären. Mhm. Ich würde an deiner Stelle mich viel intensiver mit deiner Mutter unterhalten. Sie redet da sehr ungern drüber. Ja, aber du bist der Sohn und das ist doch interessant, auch wenn sie sagt, sie kann Kontakt mit Toten aufnehmen. Was bedeutet das? Wie macht sie das? Wie ordnet sie das selbst ein? Wie sieht sie selbst diese Gabe? Vielleicht ist es ja eine Gabe. Ich meine, es gibt ja solche Phänomene. Ich wische das ja auch nicht alles weg. Es gibt unfassbar viele Humbug und Unsinn in diesem Bereich. Aber es, ich glaube schon, dass es einige Menschen auf der Welt gibt, die einfach eine Begabung haben, Dinge wahrzunehmen, die wir nicht so wahrnehmen. Sagen wir es so. Sie sagt halt immer, wenn ich mit ihr über sowas rede, dass sie sie könnte sich mehr damit befassen, also mehr in diese Sachen sich hineinsteigern, aber sie sagt halt selbst, was ist eher ungesund, man sollte davon eher die Finger davon lassen. Okay, das ist also eine Intuition, die sicher gut für sie ist, dass sie dann sich da nicht so weiter reinhängt. Aber das muss dich, der du ja eigentlich ein rationalistisches Weltbild hattest, dich doch ins Wanken bringen, ne? Da muss dann ja irgendwas doch vielleicht sein. Ich habe es tatsächlich eigentlich immer noch, diesen Gedanken. Ich glaube da halt eigentlich immer noch nicht dran, aber vielleicht gibt es irgendwie eine Ebene, die wir nicht wahrnehmen können. Ich würde es jetzt nicht als Jenseits oder Geister bezeichnen. Genau, genau. Irgendeine Ebene, die wir nicht wahrnehmen können. Vielleicht gibt es Menschen, die haben aber da irgendwie, wie du schon vorhin sagtest, einen siebten Sinn und können sowas eher. Und Uwe, vielleicht wird man in ferner Zukunft dieses auch wissenschaftlich erklären und einordnen können. Vielleicht sind wir einfach noch nicht so weit. So wie die Menschen in den frühen Zeiten zum Beispiel Elektrizität nicht begriffen haben, was das ist. Heute kann man es erklären und man kann damit umgehen. Vielleicht wird man das irgendwann auch können. Heute erscheint uns das noch fremdartig und spukhaft und so weiter, aber wer weiß. Das kann auf jeden Fall sein. In irgendeiner Folge von dem Thema, ich hatte die letztens auch gehört, da bin ich erst so auf die Idee gekommen, da hier mal anzurufen. Ja. Ja. Da sagtest du auch, irgendwie ältere Leute haben dafür so Sachen eher Erklärungen für. Also früher gibt es irgendwie sowas, hattest du in meiner Sendung gesagt. Mhm. Ältere Leute haben da eher irgendwie manchmal Ratschläge oder Ideen, was das sein könnte. Ja. Da rief irgendwann mal eine Frau an, die irgendwie Gestalten gesehen hat in ihrem Zimmer. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich da noch erinnern kannst. Mhm. Kann ich gut, ja. Genau. Und eine ältere Dame, die aber auch überhaupt keine Angst davor hatte, aber sie konnte sich das auch nicht erklären. Ich hatte auch schon mal eine Anruferin, die Tode vorher träumen konnte und die große Angst davor hatte, weil sie das nicht einordnen konnte, was das bedeutet. Sie konnte sich dessen nicht erwehren. Und das habe ich schon als sehr bedrückend nachempfinden können. Wenn man sowas hat, man kann sich ja nicht dagegen schützen. Und genau, immer ist das eingetreten, sagte sie, wenn sie so etwas geträumt hatte. Genau, das ist der Grund, warum meine Mutter sich da auch raushält. Ja, weil sie den Tod von dem Bruder schon sehr genau vorhergeträumt hat. Sie hat also geträumt, dass er irgendwie mit 7 Schüssen erschossen wurde und tatsächlich war das so, weil er sich in kriminelle Machenschaften reingewickelt hat. Also ich würde an deiner Stelle mich schon doch noch ein bisschen auseinandersetzen und sie ein bisschen befragen. Natürlich bedrängen sie nicht zu sehr, aber es ist ja ein interessantes Feld und vielleicht kannst du ja auch noch was lernen oder was Interessantes dadurch begreifen durch sie. Mach's mal. Ja. Lieber Uwe, danke, dass du uns davon erzählt hast und dir und deiner Mutter alles Gute. Danke, dass ich sprechen durfte. Alles Gute für die Sendung. Dankeschön, Uwe. Nächstes Jahr, wenn du aufhörst, auch alles Gute weiterhin. Ich danke dir sehr herzlich. Tschüss, Uwe. Ciao. Alles klar. Ciao, ciao. 1.25 Uhr. Wenn ihr euch auch gerne melden wollt, dann macht das unter 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Rebecca. Rebecca ist 26. Guten Morgen, Rebecca. Hallo, guten Morgen. Hallo, Rebecca. Um was geht's bei dir? Es geht bei mir um eine Beziehung zu einem älteren Mann. Also ich bin, wie gesagt, 26. Mein, mehr oder weniger Freund ist 38. Naja, das geht ja noch. Ich dachte, jetzt älterer Mann, der ist irgendwie 72 oder so. Nein, naja, aber trotzdem, ist schon ein gewisses Alter. Ja. Er hat noch eine Ehefrau und ein Kind von 3 Jahren. Mhm. Und wir haben uns über eine Online-Dating-Plattform kennengelernt, wo es mehr oder weniger nur um Sexuelles ging. Ja. Wann habt ihr euch kennengelernt? Wie lange liegt das zurück? Das liegt jetzt mittlerweile 1 Jahr zurück. Ah ja, und habt ihr jetzt 1 Jahr quasi so eine heimliche Beziehung? Ganz genau. Aber er ist weiter mit seiner Frau zusammen, da hat sich nichts getan. Mittlerweile haben sie sich getrennt. Mhm. Also sie sind auseinandergezogen und er hat sich wegen mir von ihr getrennt. Mhm. Er wohnt alleine, sie wohnt jetzt mit dem Sohn zusammen und ist halt sehr kompliziert. Weiß denn diese Frau mittlerweile, dass es dich gibt? Sie weiß von mir. Mhm. Über sehr komplizierte Umstände hat sie das erfahren. Achso, er hat es ihr nicht gesagt? Nein, er hat ihr nicht gesagt, Feigling. Aber tatsächlich. Finde ich schon, nach einem Jahr ist das feige. Die modernen Medien machen es möglich, dass man sowas dann halt irgendwie rausfindet. Ja, ja. Ne? Aber auf jeden Fall, du empfindest Liebe zu diesem Mann? Ja. Und ja, er zu dir auch? In gewisser Art und Weise ja. Ja, ja. Du relativierst das schon. Warum? Weil er noch sehr unsicher ist. Mhm. Also er stellt halt gewisse Anforderungen an seine zukünftige Beziehung, die für mich halt irgendwie schwierig zu akzeptieren sind. Mhm. Aber also es geht zum Beispiel damit los, dass er sagt, er möchte nicht nochmal heiraten. Mhm. Er möchte kein weiteres Kind. Mhm. Und das sind halt Sachen, die ich irgendwie akzeptieren muss und was er halt auch auf jeden Fall für sich beansprechen möchte, ist, er möchte eventuell nochmal eine andere Frau neben seiner Beziehung laufen haben. Wie, Moment mal, nehmen wir den Fall an, er lässt sich auf dich jetzt ein, dann möchte er neben dir auch noch eine andere Frau haben. Eventuell ja. Eventuell ja. Die Option möchte er sich offen lassen. Die möchte er sich offen halten, aber er möchte nicht, dass ich neben ihm noch einen anderen Mann habe. Na super, das ist ja ein cooler Typ. Ich bewundere ihn, was für ein Typ. Hör mal, was ist denn das für einer? An sich ein sehr großartiger Mann. Aber jetzt im Ernst, eigentlich ist es doch schon eine Unverschämtheit, dir das so als Bedingung hinzulegen, mehr oder weniger. Das Absurde an der Sache ist, dass er halt auch in psychologischer Behandlung ist und das mit seinem Psychologen bespricht und der das alles so ein bisschen gut heilt und ist halt. Da Weißt du, pfeif ja. auf diese psychologischen Behandlungen. Der Psychologe soll sich da mal schön raushalten. Wenn ich das schon wieder höre, man muss nicht wegen jedem Affentheater zum Psychologen gehen und sich mit dem absprechen. Das ist eine Sache zwischen dir und ihm. Das muss er nicht mit dem Psychologen absprechen, ob er da noch eine Frau nebenher haben will oder so etwas. Und er darf das schon gar nicht als Rechtfertigung bringen dir gegenüber nach dem Motto, ja, ich habe es ja mit meinem Psychologen abgesprochen. Was für ein Schwachsinn. Okay. Finde ich. Mich macht das ein bisschen wütend, was du erzählst, weil der dich nicht respektvoll behandelt. Ja, mich macht es auch teilweise wütend, weil momentan stehe ich halt so zwischen den Stühlen. Also ich bin teilweise seine beste Freundin, mit der er über alles redet. Mhm. Und auf der anderen Seite halt die Frau, zu der er kommt, mit der irgendwie essen geht. Und natürlich haben wir auch sexuellen Kontakt, ist ja logisch irgendwie, weil wir uns zueinander hingezogen fühlen. Mhm. Aber es ist sehr, sehr schwierig. Und das frisst mich natürlich auch so ein bisschen auf. Gehen wir mal. Aber du möchtest ihn auch nicht sausen lassen. Nein, ich möchte natürlich auch für ihn da sein, logischerweise. Mhm. Das ist also in Ordnung. Aber du darfst dich nicht zum Affen machen für den. Ach ja. Also ich meine, er hatte schon eine klare Vorstellung formuliert, er will nicht nochmal heiraten. Okay, kann man ja mit leben. Er will. Das ist eine Sache, mit der ich vollkommen umgehen kann. Das ist in Ordnung. Okay, ja. Er will keine Kinder nochmal haben. Ist vielleicht für dich noch nicht klar entschieden, ob du in deinem Leben nicht mehr Kinder. Das ist für mich auch klar entschieden. Also das ist auch so eine biologische Sache, okay, das ist gesundheitlich für mich. Schwierig. Achso, das für dich auch. Wahrscheinlich möchtest du auch keine Kinder haben. Es ist für mich schwierig, Kinder zu bekommen. Sagen wir es mal so. Gut, dann sind diese beiden Punkte sind jetzt nicht der große Streitpunkt zwischen euch beiden. Nein, überhaupt nicht. Der große Streitpunkt ist, dass er noch nebenher eine Frau haben will. Richtig. Und dass er dir aber nicht die Freiheit gewährt, dass du eventuell nebenher auch noch einen anderen Kerl haben willst. Richtig. Und da, also, finde ich, fängt die Sache an, absurd zu werden. Ja, also das ist für mich, also ich möchte das natürlich nicht wirklich. Ich möchte keinen anderen Mann nebenher laufen haben. Mhm. Aber es ist natürlich so ein Streitpunkt. Ich meine, warum sollte ich ihm das gewähren, wenn ich das nicht gleichzeitig haben darf, ne? Das auf jeden Fall, da gibt es gar nichts zu diskutieren, da hast du recht. Und zum anderen, was sagt das über ihn aus, dass er so einen Wunsch hegt? Und was sagt das darüber aus, was du für ihn bist? Was bist du für ihn? Bist du? Hast du ihn das mal gefragt, was du eigentlich für ihn bist? Naja, ich glaube, momentan bin ich für ihn nur eine sehr gute Freundin. So wie du es gerade schon angedeutet hast, so klingt mir das auch. Und dann in dem Moment ist ja die Beziehung schief. Du willst den als Geliebten, als Mann haben und er dich als gute Freundin, mit der man auch mal in die Kiste gehen kann, aber muss auch nicht unbedingt sein. Insofern ist eigentlich die Zukunft, sind das keine guten Voraussetzungen für die Zukunft für euch beiden. Und du wirst immer den Kürzeren ziehen. Du wirst in der Konstellation, wenn der so drauf bleibt, wirst du immer die Leidende sein. Und deshalb sorge ich mich um dich. Ich finde, das heißt, welche Konsequenz ziehen? Also wo? Ja, also indem ihr nochmal klar miteinander reden müsst und du ihn auch klar fragen musst, was stellst du dir vor, was willst du, was empfindest du für mich? Sind wir ein Paar? Empfindest du Liebe für mich, so wie ich Liebe für dich finde? Du musst all diese Fragen stellen, auch wenn das unangenehm ist und man Angst hat vor den Antworten. Aber man muss reden. Wenn man nicht redet... Das sind ja alles Fragen, die ich ihm schon gestellt habe. Wo er halt zu mir meinte, er ist der Meinung, er kann nicht für mich die gleiche Liebe empfinden, die ich für ihn empfinde. Okay, gut. Wenn er das schon so klar gesagt hat, Rebecca, dann hast du schlechte Karten. Sage ich dir ganz offen. Okay. Ich glaube, dann ist die Sache ja eigentlich schon klar. Wenn er das so klar schon formuliert hat. Aber wenn der so drauf ist, wieso lässt er dir dann nicht die Freiheit, dass du auch einen anderen Mann nebenher haben könntest? Das ist doch absurd. Ja, weil er dafür zu eifersüchtig ist. Ja, aber er liebt dich nicht richtig und trotzdem will er herrschen über dich. Und er will dich ganz alleine haben. Das ist alles nicht in Ordnung. Mach dir Gedanken darüber, ob du das willst und ob du dich auf so eine krude Konstellation und so ein komisches Verhältnis einlassen willst. Mhm. Denn ich sage dir, wenn das wirklich so weiterläuft, wirst du immer und immer wieder traurig sein und Leid empfinden in der Beziehung. Dann stellt sich wirklich die Frage, über kurz oder lang, ob es klüger ist, sich aus dieser Beziehung ganz rauszuziehen. Mhm. Es sei denn, du kannst für den so auch siehst ihn auch nur als einen guten Freund, mit dem man so ein bisschen Erotik haben kann. Aber so tickst du nicht, ne? Nee, nicht wirklich, nein. Ja, das habe ich schon gemerkt. Rebecca, überlegst dir ganz genau. Ich hab kein gutes Gefühl und ich habe Sorge, dass du zu oft leiden wirst. Ja, vermutlich, ja. Mhm. Jetzt musst du irgendwann für dich eine Linie finden, die dir auch keiner richtig raten kann, aber ich kann dich nur warnen, nach meinem Geschmack klingt das nicht gut. Ja, das ist schwierig. Also ich rede da mit vielen Leuten drüber, ich rede dann mit meiner besten Freundin drüber, ich rede dann mit meiner Mutter drüber und es ist halt immer es kommt immer der gleiche Tenor rüber, ne? Das würde mich an deiner Stelle schon sehr stutzig machen, wenn alle Leute, deine engen Freunde, ich als ganz Außenstehender, deine Mutter, wenn alle so den gleichen Tenor haben, dann muss was dran sein. Sei gewarnt. Aber vielleicht musst du noch mehr, ich sag's mal salopp, auf die Schnauze fallen, um wach zu werden, dass das nicht geht. Ach ja, das ist ja gerade das Problem, das sage ich ihm ja auch immer wieder. Er muss einfach mal auf die Schnauze fallen, dass nicht immer alle Leute ihm beistehen. Und er ist selber so ein Mensch, der verdammt viel Hilfe braucht im Moment. Ja, komm, jetzt nicht auf Mitleid machen. Nee, das ist kein Mitleid, aber er braucht viel Hilfe. Er ist momentan in einer sehr labilen Lage und er braucht Hilfe. Und da bin ich halt auch so ein Mensch, ich habe das selber alles durch. Dann soll er zu seinem Psychologen gehen und sich da die Hilfe holen. Dich soll er respektvoll und korrekt behandeln, finde ich. Okay. Rebecca, mehr kann ich dir nicht sagen. Ja. Hoffentlich triffst du eine gute Entscheidung. Ja, vielen Dank. Alles Gute, viel Glück. Danke dir. Tschüss, ciao. Und es geht weiter mit dem Marvin, 18. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, Domian. Hallo Marvin. So, mein Thema lautet, Ende vorletzten Jahres habe ich mich damals noch als weitestgehend überzeugter Atheist auf die Suche nach dem Sinn des Lebens bzw. auf die Suche nach dem Sinn des Existierens begeben. Mhm. Und zunächst war es für mich bloß ein aufregendes intellektuelles Abenteuer. Doch mit voranschreitender Zeit habe ich mich immer tiefer in verschiedene philosophische sowie religiöse Denkansätze hineingesteigert, bis diese meine Gedankenwelt ziemlich intensiv vereinnahmt haben. Marvin, stopp, liest du das gerade ab? Nee. Du sprichst. Nee, ich bin. Du bist so. Ich rede immer ein wenig schneller, das tut mir leid. Es klang so perfekt formuliert, als hättest du einen Zettel vor. Tut mir leid. Nein, es ist schon in Ordnung. Ich höre das öfter, sorry. Gut, ich mache. Jetzt war ich gerade so irritiert, weil ich so auf deine Sprache geachtet habe. Also du warst überzeugter Atheist früher, von der Weile. Genau, und jetzt hat sich das geändert. So. Und was kurz gesagt, Domian. Ja, was bist du jetzt? Ja, kurz gesagt. Die Erkenntnis der allumfassenden Sinnlosigkeit und Bedeutungslosigkeit des Seins auf der einen Seite in Kombination mit den paranoiden Angstvorstellungen, die durch das Beschäftigen mit philosophischen und religiösen Fragen entstanden sind, haben mich in ziemlich krasse Depressionen gestürzt, aus denen ich nicht mehr so leicht herauskomme. Ja, Entschuldigung, ich habe über diesen Satz jetzt auch wieder geschmunzelt. Aber letztendlich ist es ja eine ernste Aussage. Das heißt, es ist total ernst. Das heißt, also sagen wir es mal ganz, ganz einfach. Du bist an der Sinnsuche gescheitert. Total gescheitert. Und daher im Moment mit 18 Jahren in ein schwarzes Loch gefallen. Genau, und das. Weil du glaubst, wie du eben schon sagtest, mit 18 Jahren, also die Leute um mich rum wollen feiern gehen, wollen Spaß haben, denken über sowas gar nicht nach und ich sitze da und habe auf nichts mehr Bock, weil ich den ganzen Tag mir darüber den Kopf zerbreche, was der Sinn des Lebens ist. Finde ich gar nicht so ungewöhnlich, Marvin. Das habe ich in deinem Alter auch gemacht. Klar, es gibt die Feierfraktion, die alles so hinnehmen und einfach nur Spaß haben wollen. Aber es gibt sehr, sehr viele junge Leute, die natürlich gerade in dieser Zeit anfangen, warum lebe ich? Wie lebe ich? Was für Werte sind wichtig in meinem Leben? Was hat's mit den Religionen auf sich? Ist das alles Quatsch oder vielleicht ist da doch irgendetwas dran? Ich finde, das ist eine normale Phase der Orientierung. Ich finde es auch normal, dass man vielleicht dann ab und zu abstürzt, weil man keine Antworten findet. Es ist ja auch schwer, Antworten zu finden. Ab und zu abstürzen wäre ja schön, Domian, aber dieser Absturz, ich rede da jetzt so stumpf und plump drüber, aber dieser Absturz war so massiv. Ich musste meine Ausbildung kurzzeitig abbrechen. Ich war so psychisch in mich zusammengefallen. Ich konnte nicht mehr wirklich rausgehen. Mhm. Ich wollte keine Freunde mehr sehen. Ich saß wirklich nur zu Hause in meinem Zimmer. Also wie lange ist das jetzt zurück, dass du die Ausbildung da abgebrochen hast oder unterbrochen hast? Also ich durfte, vorweg gesagt, ich mache eine Ausbildung zum Sozialassistenten. Mhm. Das ist die Vorstufe zum Erzieher. Mhm. Und das ist jetzt ungefähr ein halbes Jahr her. Aber du hast es nur unterbrochen und nicht ganz abgebrochen. Ja, ja. Und ja, sorry. Unterbrochen. Und bist jetzt wieder dabei? Bin jetzt wieder dabei. Aber das ist doch schon mal interessant, dass du in einen sozialen Beruf gehst oder gehen möchtest. Ja, das habe ich auch aus einem ganz bestimmten Grund gemacht. Ja, nämlich? Ich habe 3 Jahre im Kinder- und Jugendheim gewohnt. In dieser Zeit, wo es mir psychisch extrem schlecht ging. Wie alt warst du da, um es einzuordnen? Ich glaube, ich muss jetzt lügen, weil ich das genaue Datum nicht im Kopf habe. Ich glaube, ich bin im Oktober 2011 dorthin gekommen. Von zu Hause weg? Von zu Hause weg. Weil du zu Hause... Ja, ich möchte darauf jetzt nicht explizit eingehen, aufgrund der Persönlichkeitsrechte meiner Eltern. Mhm. Aber es gab halt ziemlich krasse Reibereien. Mittlerweile ist wieder alles cool. Also ich verstehe mich mit allen Familienmitgliedern blendend. Also das ist jetzt nicht das Thema. Na, meine Idee. Gerne nochmal. Ja, bitte. Sorry, ich weiß, ich rede zu viel. Rede du erstmal. Nein, ich wollte sagen, wenn du auf der Suche nach Sinn im Leben bist, finde ich das ziemlich einen guten Schachzug oder eine gute Richtung, in einen sozialen Beruf zu gehen. Weil du dadurch natürlich eine Befriedigung in gewissem Sinne eine Befriedigung finden kannst und auch vielleicht in die Richtung Sinnerfüllung leben und arbeiten kannst. Wenn du Menschen etwas Gutes tust, das ist eine sehr große Sinngebung. Dadurch ist noch nicht das erklärt. Das ist auch eine Motivation. Ja, da ist noch nicht erklärt, warum die Welt entstanden ist und warum die Menschen entstanden sind. Das ist mir schon völlig klar. Aber innerhalb unseres Systems ist das etwas sehr, sehr Sinnvolles, sich gut für Menschen einzusetzen. Das sehe ich genauso. Ich würde dir aber gerne noch mal kurz ein bisschen detaillierter erläutern, weshalb ich so intensiv, so massiv abgestürzt bin. Bitte. Es gab nämlich einen Punkt, an dem ich nicht mehr weiterkam. Und ich weiß nicht, ob du diese Gedanken nachvollziehen kannst, weil ich halte dich für einen sehr, sehr klugen Menschen. Ich gucke deine Sendung sehr gerne und du hast schon mit so vielen Menschen geredet, du musst einfach einen gewissen Erfahrungsschatz haben. So, das Ding ist, ich weiß echt nicht, ob man das nachvollziehen kann. Wenn Gott allwissend und allmächtig ist, dann hat er die Natur des Menschen bewusst so geschaffen, wie sie ist. Das Wesen des Menschen ist aus meiner Sicht so gut wie immer auf seinen eigenen Vorteil bedacht, hat eine besondere Affinität zur Gewalt und verfügt über einen stark ausgeprägten Sexualtrieb. Mhm. Wenn man sich nun die meisten der klassisch konservativen, religiösen, angeblich von Gott uns zugesandten Regeln und Gebote anschaut, dann wird man aus meiner Sicht schnell feststellen, dass sie der Natur des Menschen total widersprechen. Und so gelange ich als freidenkender Mensch automatisch zu dem logischen Ergebnis, dass Gott offensichtlich nicht so abgrundtief verachtenswert und verabscheuungswürdig sein muss, wie das menschliche Wesen. Das menschliche Wesen, was er selbst so geschaffen hat, wie es ist. Und das wiederum sagt mir, dass Gott ein voyeuristisches Sadist ist, der sich aus sicherer Distanz köstlich an dem Leid seiner eigenen Schöpfung ergötzt. So kann man es natürlich interpretieren. Er schafft Schöpfungen mit Fehlern und bestraft sie dann dafür, dass sie Fehler haben. Er stattet sie mit Instinkten aus. Ist absurd. Sie leben diese Instinkte aus und dann bestraft er sie dafür. Ja, du darfst dich jetzt nicht aufregen. Ein bisschen ruhiger. Sorry. Natürlich. Aber du, wenn du so argumentierst, setzt du erstmal voraus, dass es einen Gott gibt. Das denke ich nämlich, Domian. Bitte? Davon bin ich überzeugt, Domian. Ja, mittlerweile. Aber das wissen wir auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier so sagen darf. Vielleicht bereitet mir das Konsequenzen. Ich tue es jetzt einfach, weil ich jetzt bei dir in der Sendung bin. Ich hatte ein relativ einprägendes Erlebnis, als ich Ecstasy konsumiert habe. Mhm. Ich war da wie in einer Parallelwelt und ich weiß nicht, was es war, aber irgendwie überkam mich da eine Erkenntnis, dass dieses Universum, in dem wir uns befinden, ein Designer hatte, aber nicht ein Designer in dem Sinne, wie es uns die klassischen Religionen vorgeben, sondern ein sich nicht beteiligenden Designer. Mhm. Gut, dafür braucht man kein Ecstasy. Nee, aber das waren so aber weißt du, ich finde alle Aussagen über einen Gott oder mehrere Götter finde ich fast sinnlos. Weil es sind immer menschliche Aussagen. Wenn es etwas Übergeordnetes gibt, nennen wir es mal übergeordnet, ja, dann entzieht sich das unserer Vorstellung und unserer Ratio vollkommen. Das heißt, denkst du das so, Domian? Ja, das glaube ich schon. Okay. Das heißt, okay, dieses Übergeordnete wird nie auf der Basis unserer Sprache erfassbar sein. Insofern ist es so schwierig, so darüber zu argumentieren. Du sprichst von dem Gott wie von einem Übermenschen. Und das kann man nicht. Dafür ist das, wenn es das Übergeordnete gibt, so gewaltig, dass wir einfach schweigen müssen in Anbetracht dieser Gewaltigkeit. Ist für mich vollkommen nachvollziehbar. Dann möchte ich kurz noch eine Sache, ich will nicht sagen dagegenhalten, aber schon erwähnen. Wenn man jetzt einfach mal annimmt, die Evolutionstheorie ist weitestgehend korrekt. Mhm. Ich betrachte die herausragende Intelligenz und die damit verbundene Überlegenheit des Menschen über alle anderen Wesenheiten auf dem Planeten als den fatalsten Evolutionsfehler. Denn unsere herausragende Intelligenz macht es uns unmöglich, glücklich zu werden. Was ist das für eine beschissene Situation, als reflektierender Mensch permanent über sich selbst nachdenken zu können? Mhm. Du hast völlig recht. Wir sind viel zu schlau, um zufrieden zu sein. Ja, aber natürlich gibt es da auch Wege, zu einer Zufriedenheit zu kommen. Aber weißt du, das sprengt jetzt komplett in den Rahmen dieser Sendung. Wir müssten jetzt ein zweistündiges oder dreistündiges intensives Gespräch führen. Dann kämen wir ein bisschen weiter. Aber wir haben jetzt ein bisschen was angerissen. Du hast Verständnis dafür, dass ich das jetzt hier nicht vertiefen kann, sonst explodiert uns hier der Sender. Das können wir nicht machen. Aber nur so ganz allgemein, ich finde das völlig normal und finde es auch gut, dass du dir so viele Gedanken machst. Finde ich super. Ich finde das ganz schlimm, wenn junge, auch gar nicht mal so junge Leute einfach so stur durch ihr Leben trotten und überhaupt nicht an den Seiten denken. Dass man da immer wieder auch in tiefe Täler stürzt, halte ich für normal. So ist unsere Existenz. Schön ist das nicht, da gebe ich dir recht. Belassen wir es dabei, Marvin. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Okay, alles klar, Domian. Ich wünsche dir noch einen schönen guten Morgen. Dankeschön. Und auf jeden Fall noch viel Erfolg bis 2016. Schade, dass du gehst. Ich wünsche dir auch viel Erfolg. Alles Gute, Marvin. Mach's gut. Tschüss, ciao. Doris, 52. Guten Morgen, Doris. Guten Morgen, Domian. Ich freue mich, dass du da bist. Ja. Über was reden wir beide, Doris? Ja, genau. Und zwar, es geht darum, ich habe vor 14 Jahren im 6. Schwangerschaftsmonat eine Totgeburt von Drillingen gehabt. Ja, das heißt, ich musste diese Kinder tot gebären. Alle drei waren tot. Es war so, ich bekam Bauchschmerzen, bin ich zum Frauenarzt, dann sagte er, bitte, ich soll in die Klinik fahren, nachschauen lassen, dann haben die mich gleich behalten, haben sie mich sofort an den Wehentropf gehängt. Ich musste dann diese Kinder normal gebären. In wie vielen Monat warst du? 6. Schwangerschaftsmonat. Schon im 6. Monat. Mhm. Und wie dann alles vorbei war, dann sagte ich zum Frauenarzt, also ich möchte ganz gerne mich von den Kindern verabschieden. Mhm. Denn es ist schlimm genug, wenn man Kinder tot auf die Welt bringen muss, mhm, und man sie nicht sehen kann. Und dann sagt der Frauenarzt zu mir, tut mir leid, die können sie nicht sehen, die haben ja schon in der Pathologie zerstückelt. Es war ein Schlag ins Gesicht für mich. Wie lange nach der Geburt war das? Das war also eine Stunde danach, eine kam Stunde der Frauenarzt rein und dann wollte ich mich verabschieden und dann sagt er gleich diesen Satz. Und das ist war ja für mich unfassbar. Das ist erst 14 Jahre her. Das ist noch gar nicht so lange her. Ich habe auch dann, ehrlich gesagt, auch diesen Arzt angezeigt, aber ich hatte keinerlei Chance. Das war in Deutschland? Vor in Deutschland, ja. Es ist unfassbar. Ja. Sag mal die Klinik jetzt nicht, dann hast du Schwierigkeiten. Nein. Und es ist für mich, es ist 14 Jahre her, es ist nicht unfassbar, dass sowas überhaupt geben darf. Mhm. Ja. Und zu diesem Zeitpunkt gab es auch noch nicht das Recht, dass man die toten Kinder, die Sternenkinder begraben darf, weil sie ja ein Mindestgewicht von 5 Gramm haben müssten, und es hätte keines der Kinder gehabt. Lass mich noch zwei wichtige Fragen stellen, damit ich das alles gut einordnen kann. Warum waren die Kinder tot? Also, mir wurde nur gesagt, es ging so ruckzuck, mir wurde nur gesagt, es muss schnell gehen. Ich musste die Kinder schnell auf die Welt bringen, denn der ganze Bauchraum war schon ziemlich voller Blut. Also entweder wäre ich hops gegangen oder die Kinder. Aber die Kinder waren sowieso schon fast. Und man weiß nicht, warum das zur Blutung gekommen ist. Nein, weiß man nicht. Also ich habe es nicht mehr erfahren. Ich habe auch nicht mehr danach gefragt. Bist du denn dann alleine in die Klinik gefahren oder mit deinem Partner oder mit einer Freundin? Mein Mann war in der Arbeit und ich habe ihn dann angerufen. Der kam dann und der war total schockiert. Und dann sagte er, es wird schon. Und dann, ja gut, ich meine, dann waren die Kinder nicht mehr da. Bei dem Geburts, als die Kinder geboren wurden, ja. Warst du in einer Teilnarkose? Nein. Also ich habe die Kinder wie ein normales Kind geboren. Wie meine Großen, so mit 30 Jahren. Und da waren ganz normal geboren, alle drei hintereinander. Und da waren irgendwelche Tücher vor dir und du konntest sie nicht sehen? Konnte sie nicht sehen, nein. Währenddessen saß dein Mann neben dir oder war der draußen? Nein, der kam erst wieder, bis alles vorbei war. Ach so, das heißt... Arbeit dann. Ja, verstehe. Mhm. Ja gut, und dann... ich meine, es war für mich, ich glaube, für eine Mutter gibt es nichts Schlimmeres, wie Kinder zu verlieren. Mhm. Und ich glaube auch, dass Männer mittlerweile anders trauern wie Frauen. Mhm. Weißt du, ich denke mir, ihn hat es mit Sicherheit auch mitgenommen, aber er konnte es nicht zeigen. Mhm. Er wollte mich dann schützen wie eine Mutter mit einem Satz, ja, sehr froh, du weißt nicht, was uns erspart geblieben ist und solche Dinge, weißt du, das wollte ich aber nicht hören, ja? Natürlich nicht. Das wundert mich auch. Meine Mutter war genauso. Ich meine, die haben es mir mit Sicherheit nicht böse gemeint. Mhm. Weißt du? Aber ich bin da 4 Jahre dann zu einer Psychologin, wo ich dann versucht habe, es aufzuarbeiten. Da bin ich auch in eine Trauergruppe. Und aus der Trauergruppe bin ich aber ganz schnell wieder raus. Denn da kommen dann viele, viele Themen, die dich wieder an das erinnern, wo du nicht erinnert werden möchtest. Ja, für einige Menschen ist das hilfreich, für einige ist es schlimm, das zieht die dann noch weiter runter. Ja, und das wollte ich dann immer. Dann bin ich 4 Jahre zu der Psychologin, also mit der habe ich es ziemlich gut aufgearbeitet. Aber ich muss halt sagen, ich weiß genau, die Kinder hätten am 9. Januar Geburtstag. Mhm. Die wären jetzt 13 Jahre alt. Und jeden 9. Januar denkst du darüber nach? Ich habe da ein Bild aufgestellt, das letzte Ultraschallbild von den Drillingen. Und da stelle ich jedes Jahr am 9. Januar eine Kerze auf zum Geburtstag. Bist du denn danach nochmal schwanger geworden? Ja, mit Zwillingen. Und das hat alles geklappt? Ja, und Gott sei Dank, die sind jetzt 11 Jahre. Mhm. Ich bin froh, dass ich sie habe. Und ich muss ab und zu sagen, es ist zwar ein doofer Spruch, aber wenn man sagt, alles hat seinen Sinn gehabt, dann denke ich mir oftmals, wenn die Zwillinge, die ich jetzt habe, wenn die ab und zu auf die Straße sind und jetzt aufpassen, denke ich mir, die haben oftmals einen Schutzengel gehabt und da denke ich mir dann oftmals, die Drillinge haben irgendwie die Hand drüber, weißt du, ich sehe sie wie so Schutzengel. Ich habe sie irgendwie, weißt du, ich habe sie immer noch in meinem Herzen, ja, die werde ich nie vergessen, das war ein Teil meines Lebens. Deswegen möchte ich dich, das kannst nur du eigentlich beantworten, diese Frage, kein anderer Mensch. Du hast so ein Unglück erlebt durch den Tod deiner Zwillinge und dann auch noch so einen furchtbaren Satz gehört oder was man mit dir deine Klinik gemacht hat. Kann dann das neue Kinderglück, die Zwillinge, haben die dich ganz aus der Trauer und der Traurigkeit rausgerissen? Nein. Das geht nicht. Das geht nicht. Man kann nicht ein Kind durch ein anderes ersetzen. Das geht nicht. Mhm. Es geht nicht. Also die Trauer war trotz allem da, aber die Trauer, die ist einfach leichter geworden, nachdem ich sehe, wie glücklich die Zwillinge sind. Mhm. Weißt du? Ich verstehe. Und was ich eigentlich sagen wollte, ich wollte eigentlich gestern zu dem Thema Vergeben und Verzeihen anrufen mit dem Thema, weißt du, wo mein Mann und meine Mutter immer gesagt haben, ja, sei froh, du weißt nicht, was uns erspart geblieben ist und so weiter. Mhm. Sie haben es nicht böse gemeint und ich habe ihnen auch verziehen, denn ich weiß, sie haben immer nur das Beste gewollt. Mhm. Ich glaube, man kann vielleicht noch besser verzeihen, wenn Menschen, wenn man weiß, die haben es eigentlich nicht böse gemeint. Richtig. Wenn jemand etwas wirklich böse gemeint hat, ist es vielleicht noch schwerer zu verzeihen. Richtig, ja. Aber du hast es so auch getan und hast wahrscheinlich dann auch deinen Frieden gefunden durch das Verzeihen. Richtig, ja. Ja. Und ich muss sagen, meine Eltern zum Beispiel heute, mittlerweile sind sie ja beide Rentner, haben heute zu den Zwillingen so einen tollen Kontakt. Mhm. Also ich möchte es nicht missen, diese schöne Zeit, wirklich. Mhm. Doris, schön, dass du auch noch angerufen hast im Nachklapp zur Sendung gestern und zum Thema gestern. Und ich freue mich, dass du zwei gesunde Kinder hast. Und ja, das macht das andere natürlich nicht. Ja, ich habe drei Kinder. Ich habe schon einen erwachsenen Sohn mit 30 und vier Enkelkinder. Ah, na gut, dann ist ja viel los in deinem Leben. Haus ist voll, ja. Schön, dass du angerufen hast. Was ich noch sagen wollte zu dem Vorredner gerade, zu dem Marvin. Mhm. Also ich bin ein bisschen schockiert gewesen über seine ganze Art und Weise, wie er gesprochen hat. Das war seine Art. Es war wie runtergeleiert, wie abgelesen. Es war nichts Natürliches. Ja, wollen wir mal nicht so streng sein. Vielleicht ist es wirklich seine Art. Mich hat es ja auch ein bisschen irritiert und wir haben ja auch drüber gesprochen. Ja. Na gut. Doris, vielen Dank und dir wünsche ich alles Gute. Ich wünsche dir auch alles Licht und Liebe. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Und hier ist Steven. Steven ist 22. Hallo, Steven. Ja, hallo. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Steven. Weswegen rufst du an? Wegen meiner Freundin. Oh je, was ist los? Ja, also wenn wir sagen, wir sind in einer Beziehung, die geht über Weiten, sagen wir es mal so, ich lebe in einem anderen Land und sie halt in Deutschland. Wo lebst du denn, in welchem Land? Ich wohne in Australien. In telefonieren wir gerade mit Australien? Ja, richtig, hier ist es gleich 8 Uhr morgens. Das ist eine spektakuläre gute Leitung. Ja, ja. Bist du Australier? Nein, wir sind ausgewandert. Ach so, deswegen, du sprichst ja perfekt Deutsch. Ja, richtig. So, du lebst in Australien, das ist eine gewisse Entfernung, muss man zugestehen, zwischen Deutschland und Australien. Gibt noch Schlimmeres, aber es ist schon ganz gut. So, Beziehung. Wie lange läuft die Beziehung schon? Seit 1,5 Jahren. Wie ist die entstanden? Ja, wir haben uns halt früher gesehen, wir sind im gleichen Dorf aufgewachsen und so. Und da war ich mal in Deutschland im Urlaub und haben uns mal in die Augen geschaut und ja. Achso, ihr habt euch dann in Deutschland, also als du quasi mal in Urlaub in Deutschland warst, hier kennengelernt. Wie lange seid ihr denn schon ausgewandert nach Australien? Seit ein paar Jahren, seit 3,5 Jahren. Ja. Achso, länger noch nicht. Nee. So, habt ihr euch kennengelernt, dann hat's gefunkt. Ja. Und wie läuft denn diese Beziehung jetzt seit diesen 1,5 Jahren? Wie kann ich mir die vorstellen bei der Entfernung? Also die Beziehung lief eigentlich ganz gut bis vor 2-3 Monaten. Wie oft habt ihr euch denn gesehen in den 1,5 Jahren? Ja, also nachdem wir zusammengekommen sind, war ich halt direkt dann in Deutschland und dann war sie mal hier und dann war ich wieder da. Halt immer ein Hin- und Herfliege, hat sich Emirates gefreut, aber... Aber da fliegt man dann nur wirklich nicht mal so schnell wie nach Mallorca hin und her. Nach Australien ist das ja nur ein Riesenflug. Und ja, das sind 21 Stunden, ne? Ja, das kostet viel Kohle. Also so oft kann das doch nicht gewesen sein, dass ihr euch gesehen habt. Das ist jetzt nicht so das Ausschlaggebende. Okay, was ist ausschlaggebend? Ausschlaggebend ist einfach, dass, ich sag's mal so, wie es ist, sie behandelt mich einfach im Moment wie ein Stück Scheiße, sagen wir mal so, wie es ist. Und ich weiß nicht, warum. Also ihr skypt wahrscheinlich viel? Ja, richtig. Und wie behandelt sie dich? Jetzt erklär das mal genauer. Wie soll ich das beschreiben? Sie hat einfach nicht wirklich Interesse. Also sie... Zum Beispiel nach der Arbeit fragst du nicht, ja, wie war denn deine Arbeit und wie geht's dir eigentlich und so. Also, und das geht jetzt schon über längere Zeit so und die haut mir einfach immer Sachen gegen den Kopf. Ja, vielleicht hat sie wirklich keine Lust mehr. Ja, doch, sie sagt ja immer, dass sie auf jeden Fall Lust hat und da ich ja auch bald wieder in Deutschland sein werde, ist das ja alles kein Ding, aber... Achso, du wirst bald ganz nach Deutschland wieder gehen? Ja, richtig. Wir haben dann ein Haus und so und ich möchte dann noch eine Ausbildung in Deutschland machen. Ja, sprichst du das denn offen mit ihr an, dein Unbehagen? Ich spreche das offen mit ihr an, aber das Problem ist, sie ist so, dass sie nicht wirklich über sowas gut reden kann. Aber wenn du ihr sagst, pass mal auf, das empfinde ich so, du machst das und das, du sagst dieses nicht oder du sagst das, dann muss sie doch irgendwas drauf antworten. Ja, die nickt dann immer und sagt ja und ich sag dann ja, aber mach jetzt mal wirklich was dagegen, weil das geht nicht. Und dann sagt sie, ja, ich werde mich bemühen und so. Und 3 Tage später ist es wieder so. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Das ist ganz ärgerlich. Ja, das. Ja. Steve, was genau so ärgerlich ist, ist, dass jetzt gleich die Sendung vorbei ist. Du hörst die Musik im Hintergrund. Das, ich sehe es auf meiner Uhr. Ja, das ist wirklich sehr schade, weil ich gerne mit dir noch weiterreden würde wollen. Deshalb möchte ich dich bitten, aufzulegen und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay? Jawohl. Jawohl. Bis gleich. Tschüss. Ciao. Jo. In der Technik, Martin Lannhauser. Morgen Radio 1 Live für der Fernsehen. Bis dahin. Ciao.